Mitunter hilft das wohl. Doch immer? Nein. Und außerdem, darf ich vielleicht was fragen? Man kann nicht immer zu ironisch sein. Ja, ja, ganz recht. Das wollte ich gerade sagen. Denn in der Zwischenzeit, was tut man dann? Nun, da verzweifelt jeder, wie er kann. Die Zeiten sind anscheinend nicht beliebt, wo jeder Trost will und wo es keinen gibt. Was tut man, wenn man einmal froh sein will? Man beißt die Zähne zusammen. Und? Und ist still. Wir sollen tun, als ob uns gar nichts quält? Du lieber Gott, das hat uns noch gefehlt. Ihr dürft mir meine Worte nicht verdrehen. Wer nicht verstehen will, wird nicht verstehen. Ich meine nur, wozu hofft man auf Gnade? Dazu ist jeder Augenblick zu schade. Nein, hat die Welt euch wieder am Genick mit Stadt und Steuer, Stube und Fabrik, dann pfeift euch eins und denkt dabei, nun gerade. Nun gerade? Und das bessert das Geschick? Das Leben ist kein Kuchen. Oh, wir wissen. Ich weiß es auch. Doch hat das Sträuben Zweck? Da hilft nur eines, feste reingebissen. Trotzdem, nun gerade. So kommt man vom Fleck? Vom Fleck? Nicht immer. Aber drüber weg. Es schmeckt nicht gut und nicht nach Schokolade. Beiß trotzdem rein und denk dabei, nun gerade. So ändert sich das Leben nicht. Indes, ihr ändert euch und ändert dadurch es. Hockt nicht gekränkt wie Tiger hinter Stäben. Die Boxer haben einen Satz geprägt. Sehr brauchbar, wenn man Schläge kriegt und schlägt. Er heißt? Seid hart im Nehmen und im Geben. Was kann man damit machen? Man kann leben.